Erster zu jener Zeit wird der große Engelfürst Michael aufstehen, um dein Volk zu schützen, obwohl eine Zeit der Not kommt, wie es sie noch nie zuvor gab. Alle Menschen aus deinem Volk, deren Namen im Buch stehen, werden in dieser schwierigen Zeit gerettet werden. Zweiter, viele Menschen, die bereits gestorben sind, werden wieder aufwachen, damit die einen ewiges Leben erhalten und die anderen ewige Schande erleben. Dritter, die weisen Lehrer werden so hell wie der Himmel leuchten, und diejenigen, die andere zur Gerechtigkeit geführt haben, werden wie die Sterne für immer strahlen. Vierter, du aber, Daniel, sollst diese Worte geheim halten und das Buch bis zur Endzeit verschließen, während viele Menschen darin lesen werden, um mehr Wissen zu erlangen. Fünfter, als ich, Daniel, mich umsah, bemerkte ich zwei andere Gestalten, die an den beiden Ufern des Flusses standen. Sechster, einer von ihnen fragte den Mann, der über dem Wasser stand und Leinenkleidung trug, wie lange dauert es noch, bis diese wunderbaren Ereignisse zu Ende gehen. Sieben. Der Mann in Leinenkleidung hob beide Hände zum Himmel und schwor bei dem ewig Lebenden, dass es noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit dauern wird. Alles wird erst dann erfüllt sein, wenn die Macht desjenigen, der das heilige Volk vernichtet, am Ende ist. Achter, obwohl ich diese Worte hörte, konnte ich sie nicht verstehen, weshalb ich fragte, mein Herr, was wird das Endergebnis von all diesen Dingen sein? Neun. Er antwortete mir, dass ich gehen solle, weil die Worte bis zur Zeit des Endes geheim und verschlossen bleiben müssen. Zehnter, viele Menschen werden geprüft und gereinigt werden, aber die Gottlosen werden weiterhin böse handeln, ohne etwas zu verstehen, während die Weisen Einsicht gewinnen. Elfter, von dem Zeitpunkt an, an dem das tägliche Opfer abgeschafft und das schreckliche Götzenbild aufgestellt wird, vergehen genau 1290 Tage. Zwölfter, glücklich ist derjenige, der geduldig wartet und das Ende der 1335 Tage erreicht. Dreizehnter, du aber sollst deinen Weg bis zum Ende gehen, damit du ruhen kannst und am Ende der Zeit auferstehst, um deinen Lohn zu empfangen.